Gott. Придет царствие твое. Dein Reich komme. И да будет воля твоя. Dein Wille geschehe. Здесь на земле. Wie im Himmel, как so и auf на Erden. Небе. И все сказали. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Наша серия откровения продолжается. Unsere Predigtserie, die Enthüllung, geht weiter. Откровение это означает что-то снять, покрывало снять. Also Enthüllung bedeutet eine Decke runterzuziehen. И в этой серии мы пытаемся снять чуть-чуть покрывало с небес. Und wir versuchen in dieser Predigtserie etwas, also etwas von der Decke wegzunehmen vom Himmel. Открыть занавес туда в небеса. Also diesen Vorhang in den Himmel aufzumachen. Мы пытаемся говорить о тайнах Божьих. Wir versuchen über die Geheimnisse Gottes zu sprechen. Следующие два воскресенья, я думаю, хочу говорить о двух тайнах. Die nächsten zwei Sonntage möchte ich über zwei Geheimnisse reden. Тайна благочестия. Geheimnis der Frömmigkeit oder Heiligkeit, Gerechtigkeit. И тайна беззакония. Und ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Оба понятия из Библии. Also in beide Bedeutungen aus der Bibel. А сегодня мы поговорим о тайне исцеления. Und heute sprechen wir über das Geheimnis der Heilung. Мне показалось это важным сегодня. Mir kam das so vor, dass es heute wichtig ist. И я вообще-то думал другую тему говорить, но важна сегодня тема исцеления. Eigentlich wollte ich über ein anderes Thema sprechen, aber heute ist es wichtig, das Thema der Heilung. И я верю, что сегодня также мы получим не просто вот исцеление кому надо. Ich glaube, dass wir heute nicht nur einfach die Heilung bekommen, die das braucht. Причем на всех уровнях. Dabei auf allen Ebenen. И психически, и физически. Psychisch, physisch. Отец Небесный здесь. Vater, himmlischer Vater ist ja hier. И все эти дары уже здесь. Und alle Gaben sind bereits ja hier. И мы их сегодня попытаемся открыть. Und wir versuchen sie heute, sie zu offenbaren. Если ты сможешь это открыть, а ты сможешь это открыть, ты возьмешь это. Und wenn du das heute für dich öffnen okay. kannst, dann wirst du es heute öffnen und nehmen können. И мы позапрошлое воскресенье мы раздавали здесь вакцину против гриппа. Und vorletzten Sonntag haben wir hier die Impfung gegen die Grippe verteilt. Да, вы его забрали. Ihr habt das mitgenommen. И поэтому не болеете, молодцы. Und deswegen seid ihr nicht krank. Das ist gut so. Кто не забрал, очевидно, поэтому заболел. Derjenige, der das nicht abgeholt hat, ist deswegen eventuell krank geworden. Наверное, его здесь не было, или он был здесь, но только в теле. Vielleicht war er nicht hier, er war hier, aber nur bloß körperlich hier. А в духе он был на своей кухне и ел пельмени. Aber geistlich war er woanders und hat sein Fleisch gegessen. Давай сегодня быть здесь и в духе, и в теле. Lass uns hier jetzt heute dabei sein, wie im Geiste, so im Körper. Я сегодня хочу предложить еще одну вакцину. Und ich möchte heute noch eine Impfung vorschlagen. Она работает не только против гриппа. Sie funktioniert nicht nur gegen die Grippe. Это против всех инфекций. Das ist gegen alle Infektionen. И даже духовных, душевных, психических вещей. Und sogar вещей. Gegen geistige und psychische Dinge. Толкни соседа, спроси его, хочет ли он вакцину. Schubse mal deinen Nachbarn und sag, möchtest du denn eine Impfung haben? Хочешь? Möchtest du das? Okay, давай откроем okay. Библию. Dann lass uns mal die Bibel aufmachen. Откроем Библию. Lass uns mal die Bibel aufschlagen. Ну, можешь сказать, так я и знал, вакцины не будет, раз Библию открывать надо. Du könntest jetzt sagen, das habe ich jetzt schon gewusst, wenn man die Bibel aufmacht, dann bekommt man keine Impfung. Не спеши отключаться. Nein, beeile dich nicht, so schnelle Entschlüsse zu ziehen. У людей есть такой странный стереотип. Die Menschen haben so einen seltsamen Stereotyp. Если речь идет о чем-то духовном, значит, это не практическое. Wenn die Rede über etwas Geistliches geht, dann ist das nicht praktisch. Даже у христиан. Есть такой стереотип. Sogar die Christen haben diesen Stereotyp. Но духовное это и есть практическое. Aber das Geistliche ist ja das Praktische. Это и есть главное лекарство. Das ist genau, das ist ja die wichtigste, das wichtigste Medikament. Таблетки это не главное лекарство. Tabletten sind nicht das wichtigste Medikament. Друзья, это аварийный выход. Meine Freunde, das ist einfach eine Notlösung. Для тех, кто не умеет пользоваться верой. Für diejenigen, die es nicht, die nicht fähig sind, ihren Glauben einzusetzen. Есть духовная аптека. Es gibt eine geistliche Apotheke. И есть нормальная аптека. Und es gibt eine normale Apotheke. Но если с духовной аптекой не дружишь, придется идти к обычной аптеке. Also wenn du mit der geistlichen Apotheke keine Verbindung hast und keine Freundschaft pflegst, dann musst du in die Notapotheke gehen. Та тоже нормальная аптека, но лучше духовная аптека. Okay, die другие аптеки, die Notapotheke ist auch okay, aber die geistliche ist besser. Почему? Потому что таблетки, они хотя одно лечат, многое калечат. Warum? Weil die Tabletten etwas heilen, aber das andere doch kaputt machen. А духовные вещи не имеют побочки никакой. Aber die geistlichen Dinge haben keine Nebenwirkungen, поэтому überhaupt keine. Они лучше. Deswegen sind sie auch besser. Мало аминь сказали, ну ладно. Zu wenige haben Amen gesagt, aber okay. Okay, в прошлый раз мы говорили о двух вакцинах. Okay, letztes Mal haben wir über zwei Impfungen geredet. Это два стиха из Библии были. Das sind zwei Verse aus der Bibel. Мы коротко о них говорили. Wir haben kurz das angeschnitten gehabt. За все благодарите. Für alles dankt dem Herrn. И всегда радуйтесь. Und freut euch immer. Две, скажи две вакцины. Sag mit mir zwei Impfungen. Еще раз. Первое, это благодарность. Das erste ist die Dankbarkeit. Чувство благодарности, оно поднимает не только твой дух, оно исцеляет твое тело. Das Gefühl der Dankbarkeit erhebt nicht nur, baut nicht nur deinen Geist auf, sondern es heilt auch deinen Körper. Благодарность, она восстанавливает человека в теле. Denn Dankbarkeit stellt wieder den Menschen in seinem Körper her. Установлено исследованиями 1200 восстановительных реакций происходит в ответ на реакцию на чувство благодарности в теле. Man hat festgestellt, dass 1200 Reaktionen, Wiederherstellungsaktionen in deinem Körper passieren, wenn du eine Dankbarkeit aussprichst. 1200. Назови мне хоть одно лекарство, которое может так много положительного сделать в твоем теле. Nenn mir mal ein Medikament, das solche positiven Wirkungen überhaupt in dir auslösen kann. Обычно в инструкциях лекарствам написано 2-3 максимум хороших действий и 23 побочных действий. Gewöhnlich steht in deinem Beipackzettel zwei, drei Dinge, die das Medikament gut macht und der Rest eine lange Liste von den Nebenwirkungen. А здесь 1200 восстановительных химических реакций, которые доказаны происходят в твоем теле. Und hier sind 1200 chemische Reaktionen, die in deinem Körper passieren, die festgestellt worden sind, passieren in deinem Körper. Если бы это были только две реакции, уже следовало бы принимать это лекарство. Wenn es schon zwei wären, dann sollte man das schon einnehmen. Каждый день. Правда? Und das jeden Tag, okay? И Павел, как мудрый доктор, он написал: «За все благодарите». Und der Paulus, als ein weiser Doktor, hat gesagt: «Dankt für alles». Друзья мои, приучай свое тело к чувству благодарности. Meine Freunde, bringt euren Körper bei diesem Gefühl der Dankbarkeit. Тело. Euren Körper. Ты можешь свое тело приучить к чувству благодарности. Du kannst deinen Körper aneignen oder trainieren auf dieses Gefühl der Dankbarkeit. Если ты будешь это делать, практиковать каждый день, und wenn du das jeden Tag machen wirst und das praktizierst, ты получишь состояние благодарности. Bekommst du diesen Zustand der Dankbarkeit. Можешь иметь чувство одноразовое, а можешь иметь состояние. Du kannst einmaliges Gefühl der Dankbarkeit haben, aber du kannst auch diesen Zustand haben. Если тело будет в состоянии благодарности, оно будет меньше болеть. Denn wenn dein Körper in diesem Zustand der Dankbarkeit befinden wird, dann wird das weniger krank sein. Поэтому я начинаю свой день каждый раз со слова «Спасибо, папа». Deswegen fange ich meinen Tag jeden Tag mit «Danke, Papa». Мне это больше нравится, чем «Доброе утро, папа». Das gefällt mir sogar besser als «Guten Morgen, Papa». Спасибо, это сразу включает твою благодарность. Das Wort «Danke» schaltet gleich deine Dankbarkeit ein. И как будто мало, Павел говорит еще «Всегда радуйтесь». Und als ob es zu wenig ist, sagt Paulus noch dazu, «Freut euch immer». И притча 17, глава 22 стих говорит: «Веселое сердце благотворно, как врачевство». Und Sprüche 17:22 sagt uns, ein fröhliches Herz fördert die Genesung. Okay. Okay. Врачебное средство. Das ist eine А унылый дух сушит кости. Можно also, дальше идти, давай. Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Есть унылый дух. Es gibt ein niedergeschlagener Geist. А есть дух унылости. Und es gibt auch Geist der Niedergeschlagenheit. Okay, это okay. Уже бес. Das ist bereits ein Dämon. Демон, которого надо выгонять. Den man austreiben soll, okay. Rausschmeißen унылый, soll. Унылый дух. Ein niedergeschlagener бывает, Geist. Бывает, приходит. Es kann passieren, dass manchmal kommt. Он сушит кости. Und trocknet deine Gebeine aus. То есть Соломон уже увидел духовную связь между духом и телом. Also der Salomo schon, hat schon gesehen diese Verbindung zwischen in dieser geistlichen Welt. И Библия подчеркивает не раз, что дух влияет на тело. Und die Bibel unterstreicht mehrere Male, dass der Geist auf deinen Körper Einfluss hat. Люди говорят, в здоровом теле здоровый дух, да? Die Menschen sagen ja, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Типа тело влияет на дух. So ungefähr der Körper hat einen Einfluss auf den Geist. Но это ни о чем вообще. Aber das hat überhaupt nichts zu sagen. Дух влияет на тело. Der Geist hat einen Einfluss auf deinen И Körper. И был проведен эксперимент с диабетиками. Und man hat ein Experiment mit Diabetikern durchgeführt. Людям диабетикам показывали один час комедию. Man hat den Diabetiker eine Stunde Komödie vorgeführt. И сделали замеры. Und haben dann Maße genommen. Через час комедии их сахар стабилизовался. Nach einer Stunde von diesem Anschauen des Films ist ihr Zucker in Ordnung gewesen. Plus включились 23 Gene, которые раньше не включались. Und dann sind 23 Gene wieder aktiv geworden, die vorher unaktiv waren. Okay, то есть два лекарства ты сегодня уже получил, две вакцины мощные. Also zwei Medikamente hast du schon heute bekommen, also zwei mächtige Impfungen, и für всегда, alles dankbar sein. Всегда радуйтесь. Und freut euch immer. Halleluja. Воздай Богу славу. Gib Gott eine große Ehre. Amen. Учись Amen. Пользоваться своими руками во время богослужения. Also, lerne mal deine Hände einzusetzen während dem Gottesdienst. Это тоже высвобождает в твоем теле определенные химические процессы. Das setzt auch in deinem Körper bestimmte chemische Prozesse frei. Okay, толкни соседа, okay. Учись пользоваться. Und schubst immer mal deinen Nachbarn und sag, lerne es einzusetzen. Okay. Okay. И сегодня мы пойдем глубже. Und heute gehen wir noch tiefer. Тайна исцеления. Das Geheimnis der Heilung. Это определенная тайна. Weißt du, das ist eine gewisses Geheimnis. Нет автоматизма в исцелении. Es gibt keinen Automatismus, was die Heilung anbetrifft. Тайна исцеления. Das Geheimnis der Heilung. Это тайна подключения. Das ist ein Geheimnis des Anschlusses oder des. Чтобы зайти в интернет, тебе нужно подключиться. Damit du in Internet reingehen kannst, musst du dich anschließen. В интернете все можно взять. Im Internet kannst du alles nehmen. Но сперва нужно зайти в него. Aber erst einmal musst du hier reingehen. А это уже тайна. Und das ist bereits ein Geheimnis. Тебе нужно знать, как подключиться. Du musst wissen, wie es funktioniert, wie тебе du dich нужен anschließt. Пароль, например, Wi-Fi. Du brauchst zum Beispiel ein PIN dazu. Если подключиться к небесной сети, ты можешь взять с небесной сети все, что тебе надо. Wenn du dich an das himmlische Netz anschließen möchtest, dann kannst du dort alles nehmen, was du brauchst. Но сперва в него нужно включиться. Aber zuerst musst du dich einschalten. Смотри, интернет есть везде сейчас. Schau hier, Internet gibt es überall. Я его не вижу, да, ты его не видишь. Но он есть. Aber es ist da. Небесная сеть, она тоже здесь есть. Und auch das himmlische Netz ist ja auch hier. Этот небесный ресурс здесь. Diese himmlische Ressource ist ja auch hier. О, мы его не видим, конечно. Natürlich sehen wir das nicht. Ты его не видишь, но я его имею. Du siehst das nicht, aber ich habe das. Я подключен к нему. Ich bin angeschlossen. И ты подключаешься тоже к нему. Und du schließt dich auch an. Как? Давай мы сегодня выясним. Wie? Lass uns das heute herausfinden. Okay. Чтобы в интернет включиться, сперва нужен пароль. Damit du am Internet dich anschließen kannst, musst du erst einmal ein Passwort eingeben. Без пароля не подключишься. Ohne Passwort kannst du es nicht tun. Затем, когда ты подключился, тебе нужен поисковик. Und dann, wenn du dich angeschlossen hast, dann brauchst du eine Suchmaschine. Если ты хочешь что-то найти, тебе нужен поисковик. Wenn du etwas finden möchtest, musst du in eine Suchmaschine rein. Чтобы узнать то, что тебе нужно. Um zu erfahren, was du so brauchst. Первое, мы подключены к Иисусу. Also erstens, wir sind an Jesus angeschlossen. К небесным ресурсам. An die himmlischen Ressourcen. Через него, через durch веру. Ihn, durch den Glauben. Но еще нужен поиск. Aber noch braucht man eine Suchmaschine. Смотри, блаженны нищие духом. Schau hier, glückselig sind die, die arm im Geist sind. То есть тебе нужен поиск. Das bedeutet, du brauchst eine Suche. Не просто я нахожусь в этом интернете духовном, халлелуйя, классно. Nicht nur, dass ich in diesem geistlichen Internet mich befinde und es ist alles toll und schön. Тебе нужно уметь задавать нужный запрос. Du musst fähig sein, ein richtiges Suchwort okay, einzugeben. Ты нашел. Zum Beispiel, dann hast du es gefunden. Когда ты это находишь, еще не факт, что ты это получишь. Und als du das gefunden hast, ist das noch nicht, es heißt noch nicht, dass du es bekommen hast. Еще не факт, что ты сможешь применить это в жизни. Es heißt noch nicht, dass du das in deinem Leben anwenden kannst. Посмотрите, Библия говорит, верою мы исцелились. Schau her, Bibel sagt uns, durch den Glauben sind wir geheilt. Ранами его мы исцелились. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Но не факт, что мы это действительно применяем. Aber es heißt noch nicht, dass wir das anwenden können. Мы многие болеем, бывает. Wir sind manchmal krank. То есть мы не умеем еще применять в физическом мире то, что имеем в духовном. Das bedeutet, dass wir in der physischen Welt noch nicht das anwenden können, was wir in der geistlichen Welt besitzen. Потому что у нас еще нету портала. Weil wir noch diesen Portal nicht geschaffen нету haben. Нет еще связи между этого мостика. Wir haben noch diese Brücke noch nicht, diese Verbindung noch nicht. Нету транспортного средства. Es gibt noch kein Transportmittel. который доставлял бы груз сверху вниз. Was die Ware von oben nach unten transportieren kann. Okay, мы сегодня разберемся, я надеюсь. Этим. Und ich hoffe, dass wir heute dahinter kommen. Кто знает пароль к Wi-Fi, тот знает уже многое. Derjenige, der Passwort zum WLAN hat, der weiß schon einiges. И кто знает портал к небесам, тот уже может туда зайти. Und derjenige, der ein Portal zum Himmel kennt, der kann schon da reingehen. Но иметь доступ это еще не все. Aber Zugang zu haben bedeutet noch nichts. Римлянам 5 глава 2 стих говорит. Und Römer 5, der Vers 2 sagt uns. Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Столкни соседа. Schubse mal deinen Nachbarn. Скажи, доступ есть. Und sag, es gibt den Zugang dazu. Okay. Доступ есть. Den Zugang haben wir. Halleluja. Halleluja. Мы получили доступ. Wir haben bereits den Zugang bekommen. Но еще нужно в этой благодати стоять. Aber noch müssen, und wir müssen zusätzlich in dieser Gnade stehen. Нужно иметь транспорт. Man braucht ein Transportmittel. Чтобы это богатство сверху спустить вниз. Damit man diesen Schatz von oben nach unten transportieren kann. Кто умеет пользоваться транспортом? Там, оттуда, сюда, derjenige, der fähig ist, diesen Transportmittel zu benutzen, тот и есть победитель. Genau der ist der Sieger. Мы узнаем сегодня три транспортных средства. Okay? Wir werden heute über drei Transportmittel erfahren. Евреям 11 глава, 33-34 стихи. Die Verse 33 bis 34. Которые верою получали, побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи. Die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeiten wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen des Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind die Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zur Kraft gekommen. Верою побеждали царства. Sie haben durch den Glauben Königreiche bezwungen. Смотри, это без оружия. Schau her, das ist ohne die Waffen. Gideon был такой человек. Gideon war so ein Mann. И было 300 с ним человек, 300 всего лишь. Und er hat nur drei Mann an seiner Seite gehabt. И они победили целую тьму, армию сирийцев. Und sie haben eine ganze Armee von Syrer besiegt. Без оружия. Ohne eine Waffe. Да, были только кувшины и факелы. Sie hatten nur die Gefäße gehabt und Fackeln. Это была самая смешная армия в мире. Das war die lächerlichste Armee überhaupt, was in der Welt war. Не, обычно сильная материя побеждает слабую материю. Weißt du, normalerweise ist es so, dass die stärkste Materie die schwächste besiegt. Okay? Но okay? Здесь слабая материя победила сильную. Aber hier hat die schwache Materie die starke besiegt. Потому что там не материя победила материю. Weil dort nicht die Materie besiegt hat. Но дух прогнал материю. Sondern der Geist hat die Materie einfach verjagt. Okay? Okay? Вторая вещь. Угашали силу огня. Und die zweite Sache, sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht. Верою. Durch den Glauben. Мы читаем про Ананию и его друзей. Wir lesen über Ananias und seine Freunde. Как эти ребята, они угасили огонь. Als sie dieses Feuer erlöscht haben. В печке. In einem Ofen. Ну, вернее, не они угасили, а дух. Besser gesagt, nicht sie, sondern der Geist hat das gemacht. Не материя угасила силу материи. Nicht die Materie hat die Kraft der Materie gelöscht. А дух угасил. Sondern der Geist hat das gemacht. Верою написано. Okay? Durch den Glauben ist hier geschrieben. Und Glaube bedeutet Geist. Там написано дальше, закрывали уста львов. Und weiter steht, dass sie die Rachen des Löwen verstopften. Как закрывали? Wie haben sie das verschlossen? Как Даниил это делал? Так подходил, так мямш, закрыл. Wie hat das der Daniel gemacht? Er ist einfach gekommen und hat einfach sein Maul zugemacht. Замолчи, там. Und hat gesagt, halt jetzt dein Maul. Нет. Nein. Дух закрывал. Sondern der Geist hat das gemacht. Оказывается, верою можно не только насморк исцелить. So wie es aussieht, kann man durch den Glauben nicht nur einfach Schnupfen heilen. Yeah, halleluja. Halleluja. И поэтому, хоть я начал с вакцины против гриппа, obwohl ich jetzt mit der Vakzine gegen Grippe это begonnen условно habe, все. Das ist alles nur bedingt. Речь идет о подключении к небесным ресурсам. Die Rede ist über den Anschluss zu den himmlischen Ressourcen. Бог уполномочил нас быть выше любой материи. Gott hat uns beauftragt oder hat uns die Vollmacht gegeben über выше любой материи. Höher als jede Materie. Выше всяких угроз. Höher als jede Gefahr oder выше всяких болезней. Bedrohungen oder höher als jede Krankheit. Krankheit. Das Писание говорит, оно не оставляет нам места для сомнения. Und die Schrift sagt uns, es gibt keinen Platz oder gibt Бог uns keinen Raum mehr für Zweifel. Бог нам не духа страха. Gott hat uns nicht den Geist der Fürchtens gegeben. Любви и целомудрия. Sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Смотри, Бог дал нам что? Schau her, was Gott uns gegeben hat. Was? Духа. Einen Geist. Скажи громко. Sag mit mir laut Geist. Geist. Den Geist. Geist. Sag mit mir Geist. Он дал нам духа. Er hat uns den Geist gegeben. А дух всегда сильнее материи. Und der Geist ist immer stärker als eine Materie. Дух владычествует над материей. Der Geist regiert über die Materie. А не материя над духом. Und nicht umgekehrt Materie über den Geist. И достаточно просто познакомиться с историей, чтобы увидеть, как люди выживали в невероятных условиях. Und es ist genügend, sich in der Geschichte in die Geschichte reinzuschauen, wie die Menschen просто потому, что у них был сильный дух. Wie die Menschen gesiegt haben, weil sie einfach einen starken Geist Бог hatten. Бог дал нам ресурс, который сильнее всего. Gott hat uns eine Ressource gegeben, was stärker als alles andere И ist. И лучше любых медикаментов, между Und besser als alle Medikamente unter Кто из нас gesagt. Хочет ходить по врачам? Поднимите Wer möchte von euch hier die Ärzte besuchen? Кто Bitte хочет постоянно Hände. Заражаться новыми волнами каких-то Wer эффект? Möchte von euch zum Beispiel jeden Virus bekommen? Не хочешь? Тогда давай Wenn сегодня du es nicht willst, включаться. Dann lass uns heute anschließen. Нам нужно научиться срочно заходить во Христа. Wir müssen rasch jetzt lernen, in den Christus hineinzugehen. Библия говорит, нельзя оставаться в себе старым. Die Bibel sagt uns, wir dürfen nicht in uns als alten Mensch bleiben. Выходи из себя старого. Geh aus deinem alten Ich raus. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Ihr sollt euch verwandelt durch, durch die Erneuerung eures Denkens. Толкни соседа. Schubse mal deinen Nachbarn wieder. Ты жив, скажи Halleluja. Und sag Halleluja. За день у нас около 60 тысяч мыслей. Über den Tag haben wir um die 60.000 Gedanken. 60 тысяч примерно. Circa 60.000. Из них 95% это те же, что были вчера. Von denen sind 95% von die Gedanken, die gestern schon waren. Те же мысли. Sind genau dieselben Gedanken. Те же мысли будут производить те же самые чувства. Und dieselben Gedanken werden dieselben Gefühle hervorrufen. Те же мысли будут производить те же самые болезни. Und dieselben Gedanken werden dieselben Krankheiten hervorrufen. Они будут производить те же самые действия. Sie werden auch dieselben Handlungen hervorrufen. И многие люди находятся в тюрьме своих мыслей. Und viele Menschen befinden sich im Gefängnis ihrer Gefühle oder ihrer Gedanken. А дверь в этой тюрьме можно выбить. Aber die Tür aus diesem Gefängnis kann man rausschlagen. Только новыми мыслями. Nur mit neuen Gedanken. Многие находятся в замкнутом кругу. Manche befinden sich in einem verschlossenen Kreis. Мысли. Gedanken. Действия. Handlungen. Эмоции. Эмоционен. Одни и те же мысли. Eine und dieselbe вызывают Gedanke, те же действия. Werden dieselbe Handlungen те же действия. Und dieselben Handlungen вызывают те же чувства. Werden dieselben Gefühle hervorrufen. А те же чувства вызывают опять те же мысли. Und dieselben Gedanken rufen wiederum dieselben И все, круг замкнулся. Gefühle. Und der Kreis ist geschlossen. Разорвать этот круг ты можешь только новыми мыслями. Und diesen Kreis kannst du nur durchbrechen mit den neuen Gedanken. Если ты хочешь иметь новые чувства, Wenn du neue Gefühle haben möchtest, тебе нужно иметь новые мысли. Musst du neue Gedanken haben. Скажи, мысли. Sag mit mir Gedanken. Не просто новые слова говорить, also nicht nur einfach neue Worte aussprechen, а именно новые мысли. Sondern neue Gedanken, genau Когда neue ты Gedanken. Утром встаешь, Wenn du in der Früh aufstehst, ты встаешь обычно с той же стороны постели, как всегда. Du stehst gewöhnlich an der Seite, wo du immer aufstehst. Ты включаешь тем же пальцем, выключаешь тем же пальцем тот же будильник. Du schaltest mit demselben Finger deinen Wecker aus. Потом идешь в туалет и делаешь те же самые вещи, Dann как gehst всегда. Du auf die Toilette und machst dieselben Dinge. Потом смотришь в то же зеркало и видишь себя такого же. Dann schaust du in den Spiegel und siehst dich genauso, wie du bist. Ты делаешь ту же прическу, как всегда, чтобы не испугать людей. Du machst dieselbe Frisur, damit du die Menschen nicht erschreckst. Идешь есть тот же завтрак. Dann gehst du und isst dasselbe Essen. Потом едешь на ту же работу на той же машине. Dann gehst du, fährst du zur Arbeit auf demselben Auto. А потом ты спешишь с работы домой, чтобы посмотреть те же самые вещи по телевизору. Dann beeilst du dich nach Hause, damit du dieselben Dinge im Fernsehen wieder schauen kannst. А завтра ты будешь спешить делать то же самое вещи. Und morgen wirst du dich beeilen, wieder dieselben Dinge zu tun. А где во всем этом есть что-то новое? Und wo darin ist etwas Neues? Где есть шанс пробиться к тебе чему-то новому? Wo ist die Chance, in dich etwas Neues reinzulegen? Где могут возникнуть новые мысли во всей вот этой вот? Wo können neue Gedanken entstehen in all demselben Zeug? Вот почему я говорю, что вместе с кофе утром тебе нужно читать Библию. Genau aus dem Grund sage ich, wenn du Kaffee trinkst in der Früh, dann sollst du Bibel lesen. Толкни соседа кофе плюс Библия. Dann schubst du mal deinen Nachbarn und sag Kaffee inklusive Bibel in der Früh. Amen. Amen. Выходи из старого себя. Geh aus deinem alten Ich heraus. Ты ничего не изменишь, если ты будешь оставаться в тех же мыслях. Du wirst nichts verändern können, wenn du in denselben Gedanken bleibst. Если ты в старом я находишься, wenn du noch in deinem alten Ich befindest, wird sich gar nichts verändern. Нам нужна новая идентичность. Wir brauchen eine neue Identität. Скажи идентичность. Sag mit mir Identität. Она названа в Библии так: во Христе. Sie heißt so in der Bibel im Christus. Во Христе. Im Christus. Когда я во Христе, wenn ich im Christus bin, тогда материя начинает изменяться. Dann fängt die Materie sich zu verändern. И хотя бы иногда нам нужно быть во Христе. Und wir müssen wenigstens ab und zu mal im Christus sein. Чтобы из Христа говорить иногда вещи. Dass man aus Christus heraus Dinge rausspricht. И тогда есть власть. Und dann hast du Vollmacht und Macht. Если ты хочешь изменить свое тело, wenn du deinen Körper verändern möchtest, тебе нужна новая идентичность. Dann brauchst du neue Identität. А для этого нужно войти в Дух. Und dafür musst du in den Geist hineingehen. Если ты хочешь изменить себя вообще, wenn du dich im Allgemeinen komplett verändern möchtest, тебе придется выйти из своей идентичности. Dann musst du aus deiner alten Identität raus. Тебе придется это сделать. Das ist sogar notwendig. Das Иначе musst du никак. Machen. Ansonsten passiert gar nichts. И когда ты научишься помышлять о том, что апостол Павел говорит, und wenn du lernst, das zu denken, wovon der Paulus spricht, а он там перечисляет филиппийцам, если ты хочешь прочитать дома, und er zählt dort auf, wenn du das möchtest, ganz zu Hause nachlesen in Philippa, о чем думать, über was man denken soll, и он говорит, то Бог мира будет с вами. Dann sagt er dann Gott, also der Frieden Gottes wird in euch sein. Не просто Бог мира будет с тобой. Es wird nicht nur einfach Frieden Gottes mit dir sein. Нет, Бог мира. Also Gott, der Welt wird но ты будешь измененный. Gottes Friedens in dir sein, sondern ты du wirst darin sein. И вдруг ты услышишь вопросы такие. Und plötzlich wirst du solche Fragen bekommen. Люди будут говорить тебе, а? Die Menschen werden sagen, oh, что с тобой изменилось? Was ist bei dir, was hat sich bei dir verändert? Ты что, усы сбрил? Hast du jetzt dein Schnurrbart abgemacht? Und du wirst sagen, nein. Ты сбросил пару килограммов? Hast du ein paar Kilos abgespeckt? Нет. Du sagst nein. Может, легкую пластику сделал? Vielleicht hast du irgendwie Schönheits-OP gemacht? Нет. Nein. То есть люди будут замечать, что ты стал другой, хотя ты тот же. Die Menschen werden merken, dass du anders geworden bist, obwohl du derselbe bist. Это новая идентичность. Das bedeutet, dass du neue Identität hast. Okay, 2 Коринфянам 11 глава. Und 2. Korinther 11. 24-25 стихи. Die Verse 24 und 25. Павел говорит, от иудеев 5 раз дано мне было палками, 40 ударов без одного. Paulus sagt hier, vor den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger einen empfangen. Нет, это плеткой было. Три раза меня били палками. Und 3-mal wurde ich mit Ruten geschlagen. Однажды камнями побивали. Einmal gesteinigt worden. 3 раза я терпел кораблекрушение. 3-mal habe ich Schiffsbruch erlitten. Ночи день пробыл во глубине морской. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Апостол Павел перечисляет здесь каталог целый. Апостол Павел зählt hier einen ganzen Katalog auf. Его избивали физически. Wie man ihn physisch misshandelte. Плетками и камнями. Also mit Ruten und mit Schlägen. Плетками 39 раз. Also 39 Mal wurde er mit solchen один раз. Also mit solchen Riemen wurde geschlagen. Почему 39? Потому что если 40 дали, тогда самого палача приговаривали получить 40 ударов. Also warum 39? Wenn er 40 bekommen hätte, dann müsste derjenige, der ihn geschlagen hat, auch mit 40 geschlagen werden. Такой был закон. Das war so damals das Gesetz. И поэтому они внимательно считали удары. Deswegen haben sie sehr aufmerksam gezählt. 39 был последний. Schläge. Und 39 war der letzte. И наказуемый получал 10 ударов спереди и 10 ударов, 1/3 спереди и 2/3 сзади. Und derjenige, der bestraft wurde, hat 10 Schläge hier bekommen oder 1/3 und 2/3 hinten auf dem Rücken. Павла избили так 5 раз. Und Paulus wurde so 5-mal geschlagen. И из этого состояния он мог всегда поднимать свое тело. Und aus diesem Zustand war er fähig, seinen Körper wieder Он опять становился на ноги. Er stellte sich wieder auf die Beine. Только подумать, как он пережил это все. Man muss sich einfach Gedanken machen, wie konnte er das Ganze он überleben. Остался не только жив. Er hat das nicht nur überlebt. Он был здоров настолько, что он мог ходить сотни километров. Er war so dermaßen gesund, dass er hunderte Kilometer reden он был во Христе. Konnte, weil er im Christus war. Он был подключен к новой энергии. Er war an die neue Energiequelle он обновлялся физически. Und er erneuerte sich immer wieder physisch. Он получил доступ к благодати, er hat den Zugang zu Gnade bekommen, в которой он стоял. In der er stand. И он знал транспортные средства. Und er kannte diesen Transportmittel. Как получать сверху эту благодать? Wie man von oben diese Gnade bekommt. Толкни еще раз соседа, скажи, ты хочешь знать транспортное средство? Schubst du mal deinen Nachbarn und sag, möchtest du diesen Transportmittel kennenlernen oder erfahren? Стесняйся, не стесняйся, толкни его чуть-чуть. Kannst ein bisschen schubsen. Он проснется. Начнем с известного стиха. Wir fangen jetzt mit einem bekannten Притчи 18:22. Mit einem bekannten Bibelvers, das ist aus der Sprüche 18:21. Смерть и жизнь во власти языка. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Wow. Wow. Но дальше мы уже не все знаем. Aber weiter wissen wir das nicht alles. И любящие его. Und wer sie liebt. Любящие его, und wer sie liebt, вкусят от плодов его. Der wird ihre Frucht essen. Аллилуйя. Аллилуйя. Оказывается, язык нужно любить. Also, wie es aussieht, muss man seine Zunge lieben. Яков говорит, это же неудержимое зло. Jakobus sagt doch davon, dass es doch eine unaufhaltsame Bosheit ist. Да. Ja. Но от тебя зависит. Aber von dir hängt das ab. От меня зависит. От, von mir hängt das ab. Это зло или добро? Ist das das Böse oder оказывается, ist das das Gute? Язык может быть злом, но может быть и добро. So wie es aussieht, kann die Zunge zum Bösen verführen und Яков auch говорит, zum Guten führen. Им мы благословляем Бога. Mit dieser Zunge segnen wir den Herrn oder им preisen мы благословляем den Herrn. Людей. Und wir segnen die Menschen. То есть язык это инструмент. Also eine Zunge ist ein Instrument. Это нож. Das ist wie ein Messer. Es ist wie ein Messer. В руках у одного это зло, в руках другого это добро. In einer Hand von einem Menschen ist es das Gute, beim anderen Menschen ist es das Böse. В руках у ребенка нож это зло. In den Händen von einem Kind ist es ist das Böses. Он себе повредит, правда? Also er wird sich bestimmt verletzen. А в руках маньяка, а в руках какого-нибудь хирурга это добро. Aber in der Hand von irgendeinem Chirurgen bedeutet das das Gute. Halleluja. Halleluja. В руках повара нож это добро. In den Händen von einem Koch ist das Messer was Gutes. В руках маньяка это зло. Und von einem Verbrecher ist fördert das Böse. Нужно пользоваться языком так как повар. Und man sollte seine Zunge so gebrauchen, wie das ein Koch macht. Готов леко. Готов вкусное. Du sollst etwas Leckeres daraus vorbereiten. Языком. Mit deiner Zunge. И ты можешь быть хирургом также. Du kannst auch ein Chirurg sein. Вырезать опухоли. Du kannst irgendwelche schlimmen Dinge rausschneiden. Языком. Mit deiner Zunge. У себя вырезать опухоль. Du kannst bei dir solche Geschwulste rausschneiden und auch bei dem anderen. Это твой язык. Das ist deine Zunge. Если умеешь пользоваться языком, ты можешь принести кучу благословения. Wenn du fähig bist, deine Zunge zu gebrauchen, dann kannst du viele Segnungen hervorbringen. Благословение для своей жизни. Segnung für dein Leben. Благословение для других людей. Und Segnung für die anderen Menschen. Ты можешь в теле получить здоровье. Du kannst in deinem Körper gesund Heilung bekommen. Первое транспортное средство. Also der erste Transportmittel. Язык. Deine Zunge. Твои слова. Deine Worte. Это первое транспортное средство. Das ist das erste Transportmittel. Если не уметь пользоваться языком, wenn man nicht fähig ist, eine Zunge zu gebrauchen, можно навлечь на свою голову кучу проклятия. Kann man viele Flüche auf sein Leben hervorrufen. И также болезни. Und auch Krankheiten. Толкни соседа еще раз. Schubse mal nochmal deinen Nachbarn. Amen. Amen. Okay. Еще одно известное место Писания. Und noch eine bekannte Bibelstelle. Марка 11:23. Markus 11:23. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что он скажет. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Okay. Okay. Мы все это место знаем. Ihr kennt alle diese Bibelstelle. Но его нужно изучить. Aber man muss es studieren sogar. Прям с маркером. sogar mit deinem Markierstift, чтобы наконец узнать, что же здесь за смысл. Um endlich dahinter zu kommen, was da überhaupt der Sinn der Sache ist. Мы часто читаем вот так вот, опс, проглотил и не проживал. Oftmals lesen wir das so, ups, wir schlucken das, aber wir kauen das gar nicht durch. И мы не получаем пользы. Und wir bekommen keinen Nutzen davon. Слово должно быть растворено, okay? Denn das Wort muss, muss in dir sich auflösen. Не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой. Es wird das Wort, das nicht aufgelöst ist durch den Glauben, wird dir keinen Nutzen bringen. Поэтому давай разбираться. Deswegen lass uns dahinter gehen. Иисус взял в пример самую жесткую материю, которая есть в мире. Also Jesus hat als Beispiel die härteste Materie genommen, die es überhaupt gibt. Ну, может, есть алмаз, но он здесь камень взял. Vielleicht gibt es ein Kristall, aber er hat jetzt hier einen Berg genommen. Камень – это непослушная материя. Also ein Stein, das ist eine ungehorsame Materie. Это гиперболизация от Иисуса. Гиперболизация от Иисуса. Он супер-супер это сделал. Der hat das einfach super gemacht. Чтобы показать нам, что любая материя подвластна Духу. Um uns zu zeigen, dass jede Materie praktisch sich unterwirft dem Jesus. Иисус взял кучу камня. Jesus hat eine Menge von Steinen genommen. Он сказал, гора. Und hat gesagt, Berg. Гора. Berg. Оказывается, вот эта куча камня, она может быть послушна Слову. So wie es aussieht, ist diese Steinberg но kann, не совсем слово. Gehorchen. Не совсем слово. Aber надо разобраться. Man muss, dahinter kommen, wie три, und was. Здесь три слова он говорит. Also hier spricht er von drei Worten. Он говорит «скажет». Er sagt, er wird sagen. «Скажет». Er wird sagen. Второе. Das zweite. Он говорит про сердце. Er spricht über das Herz. Скажи «сердце». Sag «Herz». Не просто слова. Nicht nur einfach Worte. Сердце. Sondern das Herz. И еще до этого он говорит третье слово «вера». Und schon davor spricht er über den Glauben. О чем здесь речь? Über was ist überhaupt hier die Rede? А речь идет о силе слова. Die Rede ist hier über die Kraft des Wortes. Не совсем. Oder nicht so ganz? Nicht so. Nicht so ganz? Речь идет о силе сердца. Die Rede ist hier über die Kraft des Herzens. Не совсем. Nicht ganz. Нужна вера. Man braucht den Glauben. И сердце. Man braucht das Herz auch. И слово. Und auch das Wort. Только сердце не сдвинет. Also nur das Herz wird es nicht verschieben können. Только вера не сдвинет. Nur der Glaube wird es nicht verschieben können. И только слово не сдвинет. Und das Wort alleine wird es auch nicht verschieben здесь können. Здесь идет речь о пароле. Hier, о пароле. Hier geht es Passwort. Über das Wort. Правильное über подключение. Das also über die richtige Einschaltung. Кто скажет, горе сей. Wenn man zu diesem Berg spricht und in seinem Herzen nicht zweifelt, das ist ein Passwort. Вера, der Glaube plus, сердце, plus Herz plus, чувства, plus deine Gefühle и plus язык. Und plus deine Zunge. Дверь, открывается. Und die Tür macht, schließt sich auf. Гора сдвигается. Und der Berg verschiebt sich. А нам нужно просто гриб сдвинуть. Aber wir müssen nur einfach einen Pilz verschieben. Не нужно гору. Wir müssen das gar nicht einmal mit dem Berg machen. Для этого надо учиться. Dafür muss man das lernen. Когда научишься пользоваться этими инструментами, будешь сдвигать. Wenn du endlich lernst, mit diesen Werkzeugen umzugehen, dann wirst du lernen, das auch zu verschieben. Okay, мы еще не профи, да. Okay, wir sind noch keine Profis. Это нормально. Das ist normal. Нам нужно, однако, учиться. Aber trotzdem müssen wir lernen. Используй язык. Gebrauche deine Zunge. Не сработало, давай дальше работай. Wenn es nicht funktioniert hat, dann mach weiter. Знаешь, мы всегда делаем какие-то ошибки, когда мы учимся. Weißt du, wenn wir lernen, dann machen wir immer wieder mal это хорошо. Durch. Und es ist gut so. Учись. Du sollst lernen. Выводи эту правильную формулу. Du sollst diese richtige Formel это очень пригодится тебе в жизни. Und das wird in deinem Leben sehr viel Nutzen bringen. Притча 18:21. Und Sprüche 18:21. От плода уст человека насыщается чрево его. Also du und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Да, не сказано, что добром насыщается. Es sagt, man sagt hier nicht, dass es vom Guten diese Frucht entsteht. Не сказано. Nicht nur. Ни добром, ни злом, не сказано. Ah, okay, das ist der Vers 20. An der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Да, наш собственный язык, он кормит нас. Also unsere eigene Zunge, das nährt uns, das gibt uns zu essen. Кормит добро. Es gibt uns entweder das Gute или зло. Oder das Böse. Так важно увидеть, что и то, и другое в твоей власти. Es ist so wichtig zu sehen, dass sowohl das eine wie auch das andere in deinem Macht язык steht. Может принести для твоего тела исцеление или зло. Die Zunge kann für deinen Körper entweder das Böse oder die Heilung bringen. Okay. Вторая вещь. Die zweite Sache, когда ты правильно мыслишь, тогда ты правильно говоришь. Wenn du richtig denkst, dann wirst du auch richtig reden. Когда ты правильно мыслишь. Wenn du richtig denkst. Поэтому дело не только в языке, дело еще в мыслях. Deswegen ist die Sache nie, liegt das nicht nur an deiner Zunge, sondern auch an deinen Gedanken. Второе транспортное средство. Zweite Transportmittel. Правильные мысли. Richtige Gedanken. Когда ты правильно мыслишь, у тебя и возникают правильные действия. Auch wenn du richtig denkst, dann kommen bei dir auch richtiges Handeln heraus. Правильные чувства. Richtige Gefühle. Если у тебя есть правильные мысли и чувства, wenn du richtige Gedanken und richtige Gefühle hast, тогда твое тело начинает быть послушным тебе. Dann fängt an, dein Körper sich dir unterzuordnen. Только тогда. Erst dann. Поэтому Иисус говорит, скажет и не усомнится. Deswegen spricht auch Jesus davon, er soll sagen und nicht zweifeln. Не только сказать, но еще не усомниться. Nicht nur sagen, sondern auch nicht zweifeln. И тогда любая гора будет послушна слову. Dann wird jedes Berg sich dem Wort unterordnen. Наше тело не будет послушно нашим словам. Unser Körper wird unseren Worten nicht gehorchen. Не будет. Es wird das nicht tun. Правильных слов недостаточно, чтобы исцелиться. Richtige Worte sind nicht genügend, um geheilt zu werden. Тело начинает быть послушным. Der Körper wird erst dann gehorsam. Когда мы говорим. Wenn wir reden. И чувствуем в унисон. Wenn wir auch fühlen und das. Слова должны согласоваться с чувствами. Also deine Worte und deine Gefühle müssen übereinstimmen. Только тогда. Erst dann. Например, ты в болезни говоришь, я исцелен. Zum Beispiel, wenn du krank bist und dann sagst du, ich bin geheilt. Я исповедую, что я здоров. Ich proklamiere, dass ich gesund bin. Но при этом в твоем сердце есть обида. Aber dabei in deinem Herzen gibt es eine Kränkung. И это не работает. Das funktioniert dann nicht. Уста говорят, жизнь, жизнь, жизнь. Dein Mund spricht davon, Leben, Leben, Leben. Сердце говорит, смерть, смерть, смерть. Aber dein Herz spricht davon, Tod, Tod, Tod. Потому что у обиды другой набор чувств. Weil die Kränkung hat eine andere Reihe der Gefühle. Злость, горечь и так далее. Bosheit, Bitterkeit und alles andere. А твои слова не соответствуют набору этих чувств. Und deine Worte übereinstimmen nicht mit deinem Herz und mit diesem Bosheit. Слова «я здоров». Und die Worte «ich bin, должны чувствовать, ich bin gesund». Это. Die müssen das auch fühlen. Сердце и слова. Dein Herz und deine Worte müssen übereinstimmen. Okay. Okay. Правильные чувства – это третье транспортное средство. Richtige Gefühle ist der dritte Transportweg. Очень важно. Das ist ganz, ganz wichtig. Все три. Alle drei. Слова. Deine Worte. Мысли. Deine Gedanken. Чувства. Und deine Gefühle. Три транспортных средства. Das sind drei Transportmittel. Галатам 5:6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни то, ни другое, но вера, действующая любовью. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Во Христе Иисусе. Im Christus Jesus. Есть сила. Gibt es Kraft. Когда? Wann? Когда вера. Wenn der Glaube da ist. Действует любовью. Der das durch Liebe wirksam ist. Не просто вера. Nicht nur der Glaube. Но вера должна приводиться в действие чувствами. Weil der Glaube soll in Entfaltung kommen durch чувства, die Emotionen. Не просто чувства, а Gefühle, чувства любви. Sondern nicht nur einfach Gefühle, sondern die Gefühle der Liebe. А любовь это портал в небеса. Und die Liebe ist der Portal in den Himmel. Ты соединяешься с самим Господом. Du verbindest dich mit, selbst mit dem Herrn. Когда твои чувства соответствуют твоим словам и твоим мыслям, происходит чудо. Wenn deine Gefühle deinen Gedanken übereinstimmen, dann passiert ein Wunder. Тогда это сила. Dann ist es eine Kraft. Американцы, они это дело гипертрофировали чересчур. Und die Amerikaner haben das ein bisschen übertrieben, dieses Gefühl. Это откровение. Das ist eine Offenbarung. Сказали, proclaim it and take it. Sie haben gesagt, du sollst proklamieren und sprechen. Да, и все, у тебя это будет. Und das war's, und dann wirst du es haben. Ничего подобного. Nichts, ты можешь nicht. Говорить сколько угодно, я здоров, я здоров, я исцелен, я исцелен. Du kannst so viel reden, wie du möchtest, ich bin geheilt, ich bin это geheilt. Это не изменит твое тело. Das wird deinen Körper nicht verändern. Okay, если ты скажешь горе, aber wenn du den Berg sagst, и не усомнишься в сердце своем, und wirst in deinem Herzen nicht zweifeln, в теле должны быть правильные чувства. In deinem Körper müssen richtige Gedanken наши sein. Чувства, они всегда влияют на наше тело. Denn unsere Gefühle haben immer eine Wirkung auf хотим unseren Körper. Хотим мы этого или не хотим. Ob wir das wollen oder nicht. Всегда. Es passiert immer so. Так Господь устроил. So hat es der Herr eingerichtet. Слушай внимательно сейчас. Bitte hör ganz aufmerksam чувство zu. Страха разрушает твое тело. Das Gefühl der Angst zerstört dein чувство Körper. Раздражения разрушает твое тело. Wenn du, das Gefühl, wenn du aufgeregt bist und gereizt Gnev bist, zerstört dein Körper. Разрушает тело. Zorn zerstört deinen Körper. Ненависть разрушает тело. Hass zerstört deinen Körper. Все эти чувства никак не способствуют здоровью, они разрушают его. Alle diese Gefühle, sie fördern keine Gesundheit, sondern sie zerstören и deinen Körper. Бог, Und deswegen hat Gott sie als sündig genannt. А какие чувства дают тебе здоровье? Aber welche Gefühle geben die dir Gesundheit? Те чувства, которые Бог назвал святыми? Die Gefühle, die Gott als heilig benannt hat. Посмотри, какое чувство вызывает у тебя страх? Какая реакция в теле? Какая реакция в теле? Welche Gefühle bringen bei dir Reaktionen in deinem Körper? В твоем теле. In deinem Körper. Чувство страха. Zum Beispiel das Gefühl der Angst. Вот это происходит, смотри. Schau mal her, was passiert. Ты зажимаешься. Du verschließt dich. Твое сердце, оно становится маленьким. Dein Herz wird klein. Камнем. Das wird wie ein Stein. Там уже нет места любви. Dort ist kein Platz mehr für die Liebe. Твой кишечник, он сжимается в это время. Und dein Darm und dein Magen, das verschließt sich, das, ja. Ты это чувствуешь буквально. Das fühlst du wortwörtlich. Как только страх приходит, sobald die Angst kommt, все сжимается. Alles kommt so zusammen. Поэтому тебе обычно в туалет хочется, когда ты боишься. Deswegen, wenn du zum Beispiel Angst hast, musst du gewöhnlich zur Toilette. А где иммунная система находится? Und wo ist dein Immunsystem? Вот здесь. Hier. В кишечнике. In deinem Darm. Все, ты ее вырубаешь сразу. Also du machst sie, also das ist dann K.O. Страх парализует твою иммунную систему. Und die Angst paralysiert dein Immunsystem. Что производит в твоем теле ненависть? Was macht Hass in deinem Körper? Ненависть это то же самое, реакция Hass такая. Hass ist dasselbe. Die Reaktion ist dieselbe. Даже физически сжимаются кулаки. Sogar physisch verkrampfst du dich und machst solche. Сжимается сердце. Also dein Herz verkrampft sich. Теперь, а что производит любовь? Aber was macht die Liebe mit dir? Твои кулаки раскрываются. Deine Fäuste gehen auf. Твое сердце расширяется. Dein Herz erweitert sich. Как только приходит любовь, sobald die Liebe hineinkommt, вдруг приходит широта. Plötzlich kommt diese Weite. Твое сердце расширяется. Dein Herz erweitert sich. И ты способен принимать. Und du bist fähig zu empfangen. Ты берешь. Du nimmst. И ты даешь. Und du gibst auch. То есть происходит поток. Das heißt, es entsteht ein Fluss. В твоем теле тоже происходит поток. Auch in deinem Körper geschieht dieser Fluss. А это поток жизни. Und das ist das Fluss des Lebens. Все должно течь в твоем теле. Alles muss in deinem Körper zirkulieren. Но оно будет только тогда течь, когда в твоем духе все течет. Aber es wird erst dann fließen, wenn in deinem Geist alles in Ordnung ist. А горечь она производит буквально камни. Und die Bitterkeit bringt solche Steine hervor. И другие злые чувства. Und andere böse Gedanken und Emotionen. Что производит в твоем теле обида? Was macht Kränkung in deinem Körper? Горечь. Es bringt Bitterkeit hervor. Буквально кислотность повышается. Wortwörtlich, deine Säurespiegel камни erhöht sich. В почках появляются. Du bekommst Steine in deinen Nieren. А что производит прощение? Und was macht dann die Vergebung mit ты dir? Ты становишься мягким. Du wirst weich. Камни уходят. Und die Steine gehen weg. Кислотность понижается. Dein Säurespiegel geht runter. Ты открываешься навстречу другому человеку. Du öffnest dich für das Treffen zum anderen Menschen. Друзья, грех нас всегда сжимает. Meine Freunde, die Sünde, das verkrampft uns immer. Грех из тебя делает камень. Die Sünde macht aus dir einen Stein. Грех лишает тебя потоков. Und die Sünde nimmt dir diesen Fluss weg. Грех несет смерть телу. Und die Sünde bringt Tod für deinen Körper. А добро, оно расширяет тебя. Und das Gute, das erweitert dich. Добро, оно делает тебя, приводит тебя в поток. Und das Gute, das bringt dich in den Fluss. Ты становишься мягким. Du wirst weich. И добро дает жизнь телу. Und das Gute gibt Leben für deinen Halleluja. Körper. Halleluja. Смотри, как Иисус добр к нам, когда Он говорит эти слова. Schau her, wie gütig Jesus zu uns ist, wenn er diese Worte ausspricht. И когда Бог дал тебе Духа силы, und als Gott dir diesen Geist der Kraft gegeben hat, Он поставил тебя выше всех этих болезней. Er hat dich höher als alle diese Krankheiten gestellt. Если ты научишься пользоваться этими Wenn du lernst, diese Werkzeuge zu gebrauchen, Дух силы внутри, durch diesen Geist der Kraft in dir, правильные мысли, слова, richtige Worte, когда есть правильные мысли, wenn man richtige Gedanken hat, и когда есть правильные чувства, und wenn du richtige Gefühle hast, это есть сила во Христе Иисусе. Genau das ist die Kraft in Jesus Christus. И запомни эту вещь, наше тело ниже нашей души. Und merk dir eine Sache, dass unser Körper niedriger ist als unsere Seele. Иисус сказал, душа не больше ли тела. Und Jesus hat mal gesagt, ist denn die Seele nicht höher Конечно. Oder nicht wichtiger als dein Körper? Конечно. Natürlich. Тело ниже по своим способностям, чем душа. Natürlich ist dein Körper hat weniger okay. Fähigkeiten als deine Seele. А душа она ниже духа. Und die Seele ist weniger тема. Wichtiger als dein Geist. Бог все связал чудесным образом. Aber Gott hat alles auf eine wundersame Art und Weise verbunden. Душа влияет на твое тело очень сильно. Deine Seele hat eine sehr große Wirkung auf deinen Körper. И зависит от твоего тела также. Und sie hängt genauso von deinem Körper ab. Тело зависит от души, душа зависит от тела. Körper hängt von der Seele ab und die Seele hängt von deinem Körper ab. Это тайна. Das ist ein Geheimnis. Это мудрость. Das ist eine Weisheit. Которую мы сегодня чуть приоткрыли. Das wir heute ein wenig gesehen haben. Я надеюсь, что ты возьмешь с собой сегодня. Ich hoffe, dass du heute was mitnimmst mit dir. Эти три транспортных средства. Diese drei Transportmittel. Возьмешь эту силу. Dass du diese Kraft mitnimmst. Которая достаточно реальная, практическая в твоей жизни. Was absolut real und praktisch in deinem Leben ist. Это не просто мистика какая-то сверхъестественная. Das ist nicht nur irgendeine übernatürliche Mystik, die von irgendwo kommt. Оно есть здесь. Sondern das ist hier как конкретный потенциал, als eine konkrete, konkретes Potenzial, небесный ресурс, das ist ein himmlischer Ressource, которому мы подключаемся, wo wir uns anschließen и берем все, что нам нужно. Und nehmen alles, was wir so brauchen. Небесная сеть здесь. Der himmlische Netzwerk Wi-Fi, ist hier. Небесный Wi-Fi здесь. Himmlische WLAN ist hier. Не забывай про это всегда. Vergesse das bitte niemals. Дома. Ob du zu Hause bist. Учись втыкаться в этот Wi-Fi. Und lerne dich anzuschließen an diesen WLAN. Учись с утра пораньше уже включаться в благодарность. Und lerne schon in der Früh an die Dankbarkeit dich anzuschließen. И продолжай, привыкай к этой атмосфере благодарности. Und mache weiter in dieser Atmosphäre der Dankbarkeit. Когда тело приучится к состоянию благодарности. Wenn dein Körper sich gewöhnt an diesen Zustand der Dankbarkeit. Оно будет вырабатывать нужные тебе эмоции. Das wird richtige Emotionen für dich herstellen. Будет производить определенные химические реакции, восстанавливающие тебя. Es werden bestimmte chemische Reaktionen passieren, die dich wiederherstellen. Это тайна исцеления. Das ist das Geheimnis der Heilung. Okay. Okay. Давайте мы встанем. Lass uns gemeinsam поблагодарим aufstehen. Господа. Lass uns den Herrn dankbar sein. Прославление проходите, пожалуйста. Подними свои руки к Господу, закрой свои глаза. Strecke deine Hände nach oben zum Herrn und mach deine Augen zu. Сейчас прямо будет происходить исцеление здесь. Und genau jetzt wird die Heilung passieren. Прямо сейчас. Genau jetzt. Если кому-то нужны исцеления, даже не хочу тебя приглашать вперед. Wenn jemand Heilung braucht, ich will dich nicht einmal nach vorne einladen. Я знаю, что там, где ты есть, там сила есть. Ich weiß, wo du da, wo du stehst, dort ist die Kraft. Там Wi-Fi твой, рядом с тобой. Dort ist dein WLAN bei dir. Он там. Der тебе не обязательно выходить сюда. Du musst nicht unbedingt nach vorne gehen. Okay, у тебя есть okay. connection, свой connection. Du hast deine Verbindung. Ты сегодня понял все эти вещи. Du hast alle diese Dinge heute begriffen. Давай прежде всего поблагодарим Господа. Lass uns in erster Linie dem Herrn dankbar sein. Ни о чем не проси, просто говори спасибо Бог, благодарю тебя. Bitte um gar nichts, sondern sei dankbar. Спасибо, спасибо, спасибо. Danke dir, danke dir, Herr. Halleluja. Danke dir, Herr. Halleluja. И делай это абсолютно так вот от сердца, да? Und mach das vom ganzen Herzen. Постарайся в своем теле вызвать даже эти вот определенные чувства благодарности. Versuche sogar in deinem Körper diese Gefühle der Dankbarkeit zu finden, hervorzurufen. Okay, и здесь сейчас Дух Божий. Und hier ist jetzt der Geist Gottes. Мы сейчас будем принимать также причастие. Wir werden jetzt auch am Abendmahl teilnehmen. Это еще одно лекарство. Das ist auch noch ein Medikament для твоего тела. Für deinen Körper. Если ты уйдешь сюда больной, ты сам виноват будешь. Und wenn du hier als kranker Mensch rausgehst, bist du selber schuld. Selber schuld. Amen. Amen. Все здесь. Alles ist hier. Все, что тебе надо. Alles, was du brauchst, ist okay. hier. Okay. Halleluja, Господь. Halleluja, Herr. Не напрягайся, просто благодари Господа. Verspanne dich nicht, sondern danke einfach dem Herrn. Спасибо, папочка. Danke dir, lieber Papa. Спасибо, ты прощающий нас. Danke, lieber Papa, der du uns vergibst. Okay. Сейчас здесь есть люди. Закрой свои глаза, пожалуйста. Bitte schließ jeder seine Augen. Мысль осуждения, мысль осуждения. Es gibt hier Gedanken über die Verurteilung. Осуждение себя. Sich selbst verurteilen. Чувство вины. Schuldgefühl. Выкинь это сейчас же. Schmeiße das sofort raus. Если ты попросил Иисуса однажды прости меня. Wenn du eins Jesus darum gebeten hast, dass er dich vergibt. Он тут же простил тебя. Der hat dir auf der Stelle vergeben. Auf der Stelle. Okay? Это такой у нас Иисус. So ein Jesus haben wir. Он такой. Er ist so. Поэтому тебе нельзя больше с этим ходить. Deswegen darfst du nicht das mit ihm mitschleppen. Выкинь это сейчас. Schmeiß es jetzt raus. Во имя Иисуса. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Также здесь есть люди, которые себя осудили. Es gibt auch hier Menschen, die sich verurteilt haben. Но эта обида, горечь, она еще есть на другого человека. Aber es gibt noch diese Beleidigung und Bitterkeit gegen den anderen Menschen. И это тоже тебе нужно отпустить сейчас. Und genau das musst du jetzt auch loslassen. И причем не из таких вот, как, ну, Бог сказал, надо прощать, нет. Und nicht aus diesen Gründen, ja, Gott hat gesagt, ich muss vergeben. Но тебе это нужно ради себя самого, самой это простить. Das musst du dich um deinetwillen loslassen. Да, это нужно тебе самой. Das brauchst du selber. Простить другого, отпустить это. Vergebe den anderen und lass einfach los. И это тело твое, оно будет тебя благодарить за это. Und dein Körper wird dir dafür dankbar sein. Твоя душа будет благодарить тебя за это. Deine Seele wird dir dankbar sein dafür. Okay, это важно, сделай сейчас. Es ist ganz wichtig, das jetzt zu tun. Да, даже если ты не можешь как бы по чувствам своим это, по чувствам сделать, но скажи это словом. Auch wenn du das nach deinen Gefühlen nicht sagen kannst, musst du das, mach das. Да, sprich es aus. Sprich es aus. Господь, благодарим Тебя Herr, wir danken dir за Духа Любви, für den Geist der Liebe, который покрывает нас с ног до головы. Das uns von Kopf bis Fuß bedeckt. С ног до головы. Von Kopf bis Fuß. Господь, Ты знаешь мысли наши, приведи их в порядок сейчас. Herr, du kennst unsere Gedanken, bitte bringen sie in Ordnung jetzt. Благословляю разум каждого из здесь стоящих von людей. Von jedem Menschen, der hier steht, sein Verstand. Если у тебя проблема с мыслями, положи свою руку на голову прямо сейчас. Wenn du Probleme mit deinen Gedanken hast, dann lege jetzt Kopf, also die Hand auf deinen Kopf. Okay, Господь здесь. Der Herr ist hier. Я призываю твою силу Божию. Herr, ich rufe deine Kraft, Herr. Спасибо за очищающее слово твое. Ich danke dir für dein reinigendes Wort. Которое дает нам правильные мысли. Was uns richtige Gedanken gibt. Наш разум. In unseren Verstand. Спасибо за исцеление. Danke dir, Herr, für die Heilung. И на уровне головы во имя Иисуса auf Христа. Auf der Ebene des Kopfes, Herr Jesus, danke dir. Всякое психическое заболевание вон во имя Иисуса Христа. Krankheit im Namen Jesus Christus raus. Во имя Иисуса Христа. Raus im Namen Jesus Christus. Благодарю Тебя, Господь, за исцеление, освобождение. Аллилуйя. Für die Heilung, Herr. О, раба баси тариханда.